Erster, wach auf, Jerusalem, nimm deine Kraft zusammen und zieh deine prächtigen Kleider an, denn in Zukunft werden keine unreinen Menschen mehr in die heilige Stadt kommen. Zweiter, schüttle den Staub von dir ab und steh auf, damit du dich als freie Tochter Zions von deinen Ketten befreien kannst. Dritter, der Herr sagt, dass ihr ohne Bezahlung verkauft wurdet, weshalb ihr nun auch ohne Geld wieder befreit werdet. Vierter, früher zog mein Volk nach Ägypten, um dort zu leben, und später hat Assur sie ohne Grund unterdrückt. Fünfter, Gott fragt, was er hier noch tun soll, da sein Volk grundlos weggeführt wurde, während die Herrscher stolz sind und sein Name ständig beleidigt wird. Sechster, deshalb wird mein Volk meinen Namen erkennen und an jenem Tag verstehen, dass ich es bin, der zu ihnen spricht. Siebter, es ist ein schöner Anblick, wenn Boten über die Berge kommen, um Frieden und die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott König ist. Achter, deine Wächter rufen laut vor Freude, weil sie mit eigenen Augen sehen können, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Neunter, die Ruinen von Jerusalem sollen gemeinsam jubeln, da der Herr sein Volk getröstet und die Stadt gerettet hat. Zehnter, der Herr hat seine Macht vor allen Völkern gezeigt, so dass die ganze Welt sehen kann, wie unser Gott uns rettet. Elfter, verlasst diesen Ort und berührt nichts Unreines, sondern reinigt euch, bevor ihr die heiligen Gegenstände des Herrn tragt. Zwölfter, ihr müsst nicht hastig fliehen, weil der Herr vor euch hergeht und der Gott Israels euch von hinten beschützt. Dreizehnter, mein Diener wird Erfolg haben, so dass er am Ende hoch geehrt und sehr angesehen sein wird. Vierzehnter, viele Menschen waren erschrocken über ihn, weil sein Gesicht und sein Körper so entstellt waren, dass er kaum noch wie ein Mensch aussah. 15. Doch nun werden viele Völker über ihn staunen und Könige werden schweigen, weil sie Dinge sehen und hören, die sie nie zuvor kannten.